Er, Musa, sagte, er ist der Herr des Ostens und des Westens und dessen, was dazwischen ist, wenn ihr nur begreifen würdet.